Die Sperlinge. Es ist wieder Frühling geworden. Ein Starenpärchen kommt eben aus dem Süden zurück, wo es den Winter verbracht hat. »Siehst du dort unten den Starenkurbel?«, fragt Herr Starr seine Gattin. Frau Starin lacht. »Natürlich sehe ich ihn, es ist unsere Wohnung. Gott sei Dank, dass wir daheim sind.« Das Starenpärchen fliegt immer tiefer und tiefer. Eben will sich die Starin auf der Stange des Kurbels niederlassen. Da schreit plötzlich ihr Mann. »Geh nicht hinein, in unserem Kurbel stimmt was nicht. Da müssen Fremdlinge eingedrungen sein. Bleib du draußen, ich werde gleich mal nachsehen.« So sagt Herr Starr und verschwindet schnell im Kurbel. Gleich darauf ist ein fürchterliches Geschrei zu hören. Erschreckt blickt Frau Starrin durch das Kastenloch in das Innere des Kurbels. »Ei, ei, da sind zwei Sperlinge drinnen. Ja, wie kommen die denn hinein?« »Geld, da staunst du«, antwortet ihr Mann. »Diese frechen Burschen haben uns einfach die Wohnung weggenommen, während wir fort waren. Und das Schönste ist, jetzt wollen sie nicht mehr heraus.« »Eine Frechheit ist das«, sagt Frau Starrin und schlüpft ebenfalls in den Kurbel. Die beiden Sperlinge aber lassen sich keineswegs einschüchtern. Wirr schreien sie durcheinander. »Hier sind wir zu Hause. Macht, dass ihr weiterkommt. Der Kurbel gehört uns und nicht euch. Lasst uns in Ruhe, ihr frechen Eindringlinge. Wir sind anständige Vögel, aber ihr seid Diebe und Räuber.« Lange hört sich das Starrenpaar das Geschimpfe der beiden Sperlinge an, dann wird es ihm zu dumm. Der Star wendet sich zu den Sperlingen. »Ich zähle bis drei«, sagt er, »und wenn ihr dann nicht draußen seid aus unserem Heim, dann sollt ihr mal was erleben. Dann sollt ihr mal erfahren, wie man solch freche Burschen wie euch behandelt. Dann werfen wir euch hinaus, dass euch Hören und Sehen vergeht.« So droht Herr Starr und macht dabei bitterböse Augen. Er zählt eins. Die beiden Sperlinge schrecken zusammen. Ihr ganzer Mut ist plötzlich wie weggeblasen. Zwei. Die Sperlinge fangen zu betteln an. »Och, bitte lasst uns doch drin. Wir wollen redlich mit euch teilen.« Frau Starrin lacht. »Aha, jetzt kriegt ihr Angst und wollt gar unser Mitleid erwecken, aber bei uns habt ihr kein Glück. Das ist nun einmal unsere Wohnung und Fremde haben hier nichts zu suchen.« In diesem Augenblick zählt Herr Starr drei und dann geht er mit aufgerissenem Schnabel auf die Sperlinge los. Die beiden Einbrecher wissen nun, dass es ernst ist. Nun werden sie feige. Sie, die noch vor ein paar Minuten so frech waren und so unverschämte Reden geführt hatten, haben auf einmal eine furchtbare Angst. Schreiend fliegen sie zum Kurbel hinaus, bevor sie der zornige Hausherr fassen kann. Herr Starr lacht und sagt zu seiner Frau, »So sind sie nun mal, diese Sperlinge. Sie sind zu faul, sich selbst eine Wohnung zu bauen. Das macht ihnen zu viel Arbeit. Deshalb nehmen sie einfach anderen Vögeln die Wohnungen weg. Wenn man sie dann zur Rede stellt, so werden sie noch frech und tun, als ob sie im Recht wären. In dem Augenblick aber, wo man sie packen und ihnen Abrechnung halten will, da werden sie jämmerlich feige und flüchten, so schnell sie können.« Einen Tag später. Die beiden Stare sitzen oben auf dem Dache des Kurbels und blicken hinunter auf den Hof. Dort haben sich inzwischen mehrere Sperlinge angesammelt. Stolz hüpfen sie umher und machen dabei ein so furchtbares Geschrei, dass man die Stimmen der anderen Vögel kaum mehr vernehmen kann. Die Frau Starrin schüttelt den Kopf. »Schau nur, wie sich die Spatzen da unten aufführen. Es gibt wenig Vögel, die ein so garstiges Gefieder haben wie die Sperlinge. Und wer macht so ein jämmerliches Geschrei wie die Spatzen? Dennoch bilden sich diese Burschen ein, sie wären die schönsten Geschöpfe auf der Welt. Dennoch glauben sie, sie hätten die herrlichste Stimme unter allen Vögeln.« »Du hast recht«, sagt Herr Starr. »Die hässlichen Sperlinge bilden sich tatsächlich ein, die prächtigsten Tiere zu sein, die es gibt. Darüber hinaus aber sind sie so maßlos frech, dass man es kaum fassen kann. Horch nur, was für ein Geschrei sie jetzt wieder machen. Sie tun so, als wären sie die wichtigsten unter uns allen. Sie betteln bloß und fühlen sich dennoch als Könige unter den Vögeln. Sie stehlen nur und bilden sich trotzdem ein, zu den bravsten und anständigsten Geschöpfen der Erde zu zählen.« Lange noch schauen die beiden Stare von ihrer Wohnung herab den Sperlingen am Boden zu. Plötzlich geschieht etwas Sonderbares. Die gleichen Sperlinge, die bisher so einmütig waren und zusammengehalten hatten, wenn es darum ging, einem anderen Vogel einen fetten Bissen vor der Nase wegzuschnappen, Die gleichen Sperlinge sind in einen bösen Streit geraten. Einer von ihnen hatte nämlich eine besonders dicke Brotkrume gefunden. Als er sich anschickte, diesen Bissen zu verzehren, da stürzten sich die anderen auf ihn und wollten ihm die Mahlzeit entreißen. Auf diese Weise entstand eine Balgerei, die so heftig war, dass die Federn nur so flogen. Der Streit dauert immer noch an. Da kommt aus dem Hintergrunde eine Goldammer geflogen. Sie sieht den fetten Bissen liegen, um den sich die Spatzen raufen. Sie will sich gerade darüber machen, ihn zu verspeisen. Kaum aber haben die Sperlinge gemerkt, dass ein anderer Vogel in der Nähe ist, vergessen sie allen Kampf und alle Zwietracht. Mit vereinten Kräften stürzen sie auf die Goldammer los und ruhen nicht eher, bis der Raub wieder in ihrem Besitze ist. Verwundert blickt das Starrenpaar diesem seltsamen Treiben zu. Tja, so sind die Spatzen. Solange sie auf Diebstahl ausgehen, solange sie andere bestehlen und berauben können, solange halten sie brüderlich zusammen. In dem Augenblick aber, wo sie keine Gelegenheit mehr dazu haben, anderen etwas wegzunehmen, da betrügen sie sich gegenseitig und raufen sich dabei ab bis aufs Blut. Die Sperlinge sind nun einmal eine Gaunerrasse. Auf sie passt das Sprichwort: Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Wer sich mit Sperlingen einlässt, wird immer der Betrogene sein.